Hey, Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. That we are a peculiar people. Dass wir eine besondere Art von Menschen sind. Special people. Spezielle Menschen. Because we have a living God. Weil wir einen lebendigen Gott haben. That we can walk with each day. Mit dem wir jeden Tag gehen können. Thank you that it's not religion. Wir danken dir, dass es nicht Religion ist, but it's a relationship. Sondern eine Beziehung, die wir haben. Thank you tonight for your word. Wir danken dir heute Abend für dein Wort. Thank you for our guests tonight. Wir danken dir für unsere Gäste. Thank you especially for our teenagers. Für Jugendliche speziell heute Abend. Back from Serbia. Die von Serbien zurück sind. And right in our service again. Thank you for them. Und jetzt gerade auch in unserem Gottesdienst gekommen sind. In Jesus' name we pray. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Let's just read Hosea 14, just two verses. Und wir wollen in Hosea 14 zwei Verse lesen. And I will turn. It says, "Return, O Israel, to the Lord your God." In Vers 2 in Österreichisch: Kehr um, Israel, bis zum Herrn, deinem Gott. You have stumbled because of your iniquity. Denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Take words with you and return to the Lord. Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn. Say to him, take away all iniquity. Und sag zu ihm, vergib alle Schuld. And receive us graciously. Und nimm an, was gut ist. That we may present the fruit of our lips. Und wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Okay, Isaiah 43. Und jetzt Jesaja 43. Verse 26. Vers 26. Let's start with 25. Vers 25. I am the one who wipes out your transgressions for my own sake. Ich bin es, der deine Vergehen oder Verbrechen auslöscht um meinetwillen. I will not remember your sins. Und werde deiner Sünden nicht gedenken. Put me in remembrance. Und halte mich im Gedenken. Let us argue our case together. Und lass uns unseren Fall vor Gericht besprechen. State your cause. Erzähle, that you may be proven right. Damit du recht behältst. Put me in remembrance. Und halte mich in Erinnerung. That's such a powerful verse for prayer. Das ist so ein kräftiger Vers fürs Gebet. Put me in remembrance. Halte mich im Gedenken. With the situation happening in the Middle East. Mit den Situationen, wie sie momentan im Nahen Osten passieren. People have been interviewed. Leute wurden interviewt. Experts. Spezialisten. Who have said we had a little hope in the past. Und haben gesagt, wir hatten in der Vergangenheit eine kleine Hoffnung. Now we have no hope. Und jetzt haben wir tatsächlich keine Hoffnung mehr. One expert said, ein Experte sagte, we saw no light at the end of the tunnel. Wir sahen kein Licht am Ende des Tunnels. Now we can't even find the tunnel. Und jetzt sind wir nicht einmal bereit, den Tunnel zu finden. And he was totally serious and broken. Und er war sehr ernsthaft über diese Tatsache. How much time we have? Wie viel Zeit haben wir? Hopefully a lifetime. Hoffentlich eine gesamte Lebenszeit. Maybe not. Vielleicht auch nicht. Maybe this year the Lord will return. Vielleicht kommt dieses Jahr der Herr zurück. As the dawn, so wie die Morgenröte, so shall it be when the Lord returns. So wird es sein, wenn der Herr wiederkommt. As certain as the dawn. So sicherlich wie die Morgenröte. In Hosea 6:2. In Hosea 6:2. If this is our last year, wenn dieses nun unser letztes Jahr sein sollte, what would we want the Lord to find us doing? Was wollten wir, dass der Herr uns tun sieht? If we heard trumpets sound tonight, wenn wir heute Abend die Trompeten hören, and suddenly the verse was fulfilled, und plötzlich würde dieser Vers in Erfüllung kommen, in Matthew 24:32, in Matthäus 24:32, as in the days of Noah, so shall it be. So wie in den Tagen Noah soll es sein. They were eating and drinking until Noah entered the ark. Sie aßen und tranken, bis Noah in die Arche stieg. It will come like a thief in the night, the day of the Lord. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. In 2 Peter chapter 3 in verse 10. Und in 2. Petrus 3 Vers 1. It will come like a thief in the night. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. If we could look back from heaven, wenn wir vom Himmel zurückschauen what könnten, would our prayer be? Was würde unser Gebet sein? I was thinking of a verse for this year. Ich habe über einen Vers gedacht dieses Jahr. In Acts chapter 6, in Apostelgeschichte 6, in verse 7, Vers 7. It says, and the word of God increased. Und es steht dort, das Wort Gottes wurde vermehrt. And disciples multiplied. Und die Jünger verdoppelten sich. And the word of God increased. Und das Wort Gottes wurde vermehrt. And disciples multiplied. Und ebenso auch vermehrten sich die Jünger. Being encouraged by much by the church in Korea. Sehr ermutigt durch die Gemeinde in Korea, and our friends from Korea und durch unsere Freunde in Korea, we started an early morning prayer, haben wir jetzt ein frühes Gebet begonnen. Tuesdays and Fridays at 6:30, am Dienstag und Freitag um 6:30 Uhr. We pray for 50 minutes together. Und wir beten für 50 Minuten gemeinsam. It is so much, it is so exciting, und es ist so aufregend, when we meet together, wenn wir gemeinsam treffen. Those are our friends. Das sind unsere Freunde gegenüber der Straße. They actually were up here and sie waren einmal hier bei uns. They're trying to get our attention, but und sie wollen unsere Aufmerksamkeit erregen. Father, we just pray for them right now. Und wir wollen beten für sie jetzt gerade. And we ask you to bless them. Und segne sie auch besonders. Touch their hearts. Und berühre ihr Herz auch. In Jesus' name. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Where was I now? Oh, the morning prayer. Das Morgengebet. And, I have such a burden in my heart. Ich habe so eine Last in meinem Herzen. To receive increase from the Lord. Um vom Herrn eine Vermehrung zu empfangen. One plants, one waters. Einer sät und einer gießt. But the Lord increases. Aber der Herr gibt das die Zunahme. 1 Corinthians 3:6. Im 1. Korinther 3:6. The Lord increases. Der Herr vermehrt. Increase comes from God. Und die Vermehrung oder die Zunahme kommt von Gott. What a sad thing to for us to enter eternity. Wie traurig müsste das sein, die Ewigkeit zu in die Ewigkeit zu kommen? And to not have experienced that increase like we could have. Und diese Vermehrung oder diese Zunahme nicht erfahren zu haben. To not have experienced all the Lord would have given us. Und nicht all das erfahren haben, was der Herr uns gegeben hätte. If the Lord would call us over as a church. Und wenn der Herr uns rufen würde als Gemeinde. We would appear before his throne. Und wir würden vor seinem Thron stehen. Before the judgment seat of Christ. Vor dem Richterstuhl Christi. In Romans 14:12. In Römer 14:12. That we would give an answer to him. Dass wir ihm eine Antwort geben würden. That means he would ask us questions. Das heißt, er würde uns Fragen fragen. And we would all appear together. Und wir würden gemeinsam erscheinen. And he would begin to show us the things that he did. Und er würde uns zeigen, was er getan hat für uns. To the praise of his glory. Für seine Herrlichkeit. And he would thank us for our availability. Und er würde uns danken für unsere, dass wir bereit waren. For believing. Dass wir geglaubt haben. For trusting in his promise of eternal life. Dass wir auf diese Verheißung des ewigen Lebens vertraut haben. And then he would begin to show us all the more he could have done. Und dann würde er uns zeigen, was er noch für uns getan hätte. In John 15, the bearing of fruit. In Johannes 15 die Frucht bringen. And more fruit. Und mehr Frucht. And then much more fruit. Und dann noch viel mehr Frucht. I wonder how many people will only have borne fruit. Ich frage mich, wie viele Menschen nur Frucht getragen hätten. They began to bear fruit, but they stumbled. Sie haben Frucht getragen, aber dann stolperten sie. Over iniquity. Über Schuldhaftigkeit. Like we said 2 weeks ago. So wie vor 2 Wochen, wie gesagt. Iniquity haben. Is an accusation in my heart against the character of God. Die Bosheit im Herzen ist, dass man den Charakter Gottes im Herzen anzweifelt oder anschuldigt. I stumble. Man stolpert. Over a situation. Man stolpert über eine Situation. It neutralizes me. Es neutralisiert mich. I was bearing fruit. Ich habe Frucht getragen. But I never bore more fruit. Aber ich bin nie in die Phase des mehr Frucht tragens gekommen. We were bearing more fruit. Wir haben mehr Frucht getragen. But we never bore much more fruit. Und vielleicht doch nicht viel mehr Frucht getragen. The word of God did not increase. Und das Wort Gottes ist nicht vermehrt worden. My capacity to receive it did not increase. Und meine Fähigkeit zu empfangen war nicht vermehrt worden. As I look back to last year, wenn ich nachdenke über das letzte Jahr, my hunger, mein Hunger, my trust in God's character, mein Vertrauen auf Gottes Charakter, tribulation worked patience, die Drangsal hat mir Geduld bewirkt, which means I have no choice but to trust God. Ich habe keine Wahl, außer Gott zu vertrauen. But the patience didn't really work experience. Aber irgendwie hat das doch nicht wirklich die Erfahrung gebracht, die notwendig war. There was no increase. Es war keine Vermehrung. I didn't grow in experience of God's nature. Und ich habe nicht diese Erfahrung gemacht, dass ich in der Natur Gottes gewachsen It bin. It says return. Und deshalb steht, kehr um. I wonder how many of us have backed up in areas. Ich frage mich, wie viele von uns in bestimmten Bereichen zurückgegangen sind. We were a soul winner at one point. Wir waren zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Seelengewinner. We talked to many people about the Lord. Und haben zu vielen Leuten über den Herrn gesprochen. But now we don't anymore. Und nun ist das nicht mehr so. We used to call people up. Wir haben Leute angerufen. Write notes. Oder kleine Notizen geschrieben. Come to church early. Sind in den Gottesdienst früher gekommen. Pray for the service. Und haben für den Gottesdienst gebetet. We were available to serve. Wir waren bereit zu dienen. But now we just kind of come. Jetzt kommen wir. The availability is gone. Und die Bereitschaft ist vielleicht nicht mehr da. And the Lord says, return. Und der Herr sagt, kehr um. Now in Isaiah 43:26. In Jesaja 43:26. It parallels the second verse here. Steht hier ein Parallelvers. Take words with you. Nimm dir Worte mit. Take words with you and return to the Lord. Nimm die Worte mit und kehr um zum Herrn. It's kind of like the woman who had the issue of blood. Es ist so ähnlich wie die Frau, die diese Blutung hatte. It says she kept saying to herself. Und es steht, dass sie zu sich selbst sprach. It didn't say she said. Es steht nicht, dass sie gesagt hat. It didn't say she kept thinking. Oder dass sie gedacht hat. It said she kept saying it. Aber es steht, dass sie immer wieder wiederholt hat. If I can only touch the hem of his garment. Wenn ich nur sein Gewand berühren kann. She was going with words. Und sie kam mit diesen Worten. Take words. Nimm nun diese Worte. And return. Und komme zurück. In Isaiah it says, put me in remembrance. In Jesaja steht, erinnere dich meiner. Now in Luke 18 we have an unusual story here. In Lukas 18 haben wir eine ungewöhnliche Geschichte. It says this in verse 1. Und es steht in Vers 1. And this is key to our vision as a church. Und das ist ein Schlüssel für die Vision unserer Gemeinde. I pray that each one of us comes one time a month to prayer in the morning. Ich bete, dass jeder von uns einmal im Monat zu diesem Gebet in der Früh kommt, ein einziges Mal. Go to bed early. Geh früh schlafen. Get up at 5 o'clock. Steh auf um 5. 5:30. Drive over to the church. Fahr in die Gemeinde. And come and pray with us just once. Und komme und bete mit uns ein einziges Mal. If everybody comes once a month, wenn jeder Einzelne nur ein einziges Mal kommt, we will always have at least 25 people. Haben wir mindestens immer 25 Leute. Each prayer time. Jede Gebetszeit. I believe that this prayer time in the morning is the beginning of the rest of our life. Ich glaube, diese Gebetszeit im Morgen, das wird jetzt ein Anfang, aber es wird den Rest des Lebens andauern. Vers 18. Now he was telling them a parable to show them that at all times they ought to pray and not lose heart. Chapter 18, verse 1 of Luke. Er sagt aber ihnen, dass ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. You see, fainting is the result of a lack of prayer. Ohnmächtig werden ist das Resultat eines Mangels an Gebet. When we don't pray, wenn wir nicht beten, we're not in touch with the Lord. Haben wir keine Gemeinschaft mit dem Herrn. We tie his hands. Und wir fesseln seine Hände. He wants to do so much. Er will so viel für uns tun. He wants to give increase. Er will Vermehrung geben. I'd like to see this chapel too small for the youth service. Ich will, dass diese Halle zu klein wird für den Jugendgottesdienst. We could have church service Saturday night. Wir könnten Samstagabend Gottesdienst Sunday haben. Morning Sonntag at 9, in der Früh um 9. Sunday morning at 11. Sonntagmorgen um 11. And Sunday afternoon at 5. Und Sonntagnachmittag um 5. That would be much more fruit. Das wäre für mich viel mehr Frucht. And maybe together somehow we buy a piece of property and we just throw up a building. Und vielleicht alle gemeinsam kaufen wir ein Gebäude und machen das anders. This chapel should be sardines 4 times a weekend. Diese Halle sollte vollgestopft sein mit Leuten just 4-mal die Woche. Adults. Nur für die Erwachsenen. Friday nights, could you imagine this place packed with young people from 13 to 21. Freitagabend kann man sich vorstellen, die Jugendlichen von 13 bis 21 die Halle füllen. With a whole youth band. Mit einer Jugendgruppe vorne. Ask and you shall receive. Bittet und es wird euch gegeben werden. Seek and you shall find. Sucht und ihr werdet finden. Knock and it will be opened. Klopft an und es wird euch aufgetan. Much more fruit. Viel mehr Frucht. Increase from God. Eine Vermehrung von Gott. Will we be unhappy when we stand before the Lord? Werden wir deshalb dann unglücklich sein vor dem Herrn? Will we think, oh Lord, maybe that was just us? Herr, vielleicht waren das nur wir. No, increase comes from God. Die Vermehrung kommt von Gott. We have a short time. Wir haben eine kurze Zeit. A lot of things he wants to do. Und es gibt viele Dinge, die er tun will. Whatever he increases, und was immer er vermehrt, he will also increase our joy. Wird er auch in unserer Freude vermehren. I tell you these things that your joy might be full. Ich sage euch diese Dinge, damit eure Freude voll sei. Increased. Eine volle Freude. Okay, watch this. Verse 2. Vers 2. There was a certain city. Es war eine bestimmte Stadt. There was in a certain city. In einer bestimmten Stadt. A judge. Ein Richter. Who did not fear God and did not respect man. Der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. There was a widow in that city. Es war aber eine Witwe in jener Stadt. And she kept coming to him saying, "Give me legal protection from my opponent." Und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. We see three problems right away. Wir sehen hier drei Probleme zur selben Zeit. She's a woman. Sie ist eine Frau. She has no rights in court. Hat keine Rechte im Gericht. She's a widow. Sie ist eine Witwe. She has no husband. Sie hat keinen Mann. As a covering. Als jemand, der für sie sprechen and würde. She's poor. Und sie ist arm. Three disadvantages. Das sind drei Nachteile. Verse 4. And for a while he was unwilling. Und für eine Zeit lang wollte er nicht. But afterward he said to himself. Danach aber sprach er bei sich selbst. Even though I do not fear God nor respect man. Wenn ich auch Gott nicht fürchte und noch vor einem Menschen nicht scheue. Because this widow bothers me. So will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht. I will give her legal protection. Ihr Recht verschaffen. Lest she continually coming. She wears me out. Damit sie nicht am Ende komme und mir ans Gesicht fahre. It means she beats me in the face. That's what the Greek says. She beats me. Griechischen, dass er mich ins Gesicht schlägt. And the Lord said. Und der Herr sagte. Hear what the unrighteous judge said. Hört, was der ungerechte Richter sagt. Now, shall not God bring about justice for his elect? Gott aber soll er das Recht nicht seiner Auserwählten ausführen. Who cry to him day and night? Die Tag und Nacht zu ihm schreien. And will he delay long over them? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? I tell you that he will bring about justice for them speedily. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. However, doch, when the Son of Man comes, wird wohl der Sohn des Menschen, will he find faith on the earth? Wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? As certain as the dawn, so sicherlich wie die Morgenröte, right, so shall God come. So wird Gott kommen. Will he find faith on the earth? Wird er Glauben finden auf der Erde? If he comes tonight, wenn er heute Abend kommt, in the clouds of the air, in den Wolken des Himmels, will he find faith in the Courier, in the Cronin, wird er Glauben oder Vertrauen finden in der Kurier oder Kronenzeitung, Newsweek, oder Newsweek oder will so? Will he find faith in the churches? Wird er Glauben finden in den Gemeinden? What is the justice here? Wo ist die Gerechtigkeit? What is it? Was ist es denn? God will bring about justice for his elect. Gott wird Gerechtigkeit ausführen für die Auserwählten. What is the justice? Was ist denn diese Gerechtigkeit? Oh Lord, they spoke evil of me. O Herr, die haben schlecht über mich gesprochen. Hurt them for me. Verletze sie für mich. Lord, that person doesn't like me. Diese Person mag mich nicht. Make life miserable for them. Mach ihr Leben doch miserabel. Please bring me justice. Bring mir doch meine Gerechtigkeit. Lord, they drive a Mercedes. Herr, die fahren einen Mercedes. And I drive a 1982 Ford Taunus. Und ich habe einen Ford Taunus aus dem Jahre 1982. Bring about justice for me. Ich will die Gerechtigkeit sehen. Lord, they have three kids. Wir haben drei Kinder. I've got five. Und ich habe fünf. Bring about justice for me. Wo ist nun die Gerechtigkeit? Lord, she's married. Sie ist verheiratet. And I'm not. Und ich bin es nicht. Bring about justice. Ich will Gerechtigkeit sehen. It's not about that. Aber darum geht's ja nicht. It's about this. Darum geht's. It's about his word. Es geht um sein Wort. Put me in remembrance. Erinnere mich. Hebrews 11:1. Hebräer 11:1. Faith is the substance of things hoped for. Glaube ist das was man hofft. Das Überzeugtsein von dem, was man hofft. In the amplified version, in der erweiterten Version, it is the title deed. Es ist die Besitzurkunde of things hoped for. Der Dinge, für die man hofft. The title deed. Die Besitzurkunde. The title deed. Die Besitzurkunde. Put me in remembrance. Erinnere mich her. What have I said? Was habe ich gesagt? What have I written? Was habe ich denn geschrieben? Lord, you said all things work to the good. Du hast gesagt, dass alles zum Guten dient. Bring about justice. Und jetzt will ich diese Gerechtigkeit sehen. What do you mean, son? Was meinst du damit, Sohn? I mean, this is my title deed. Ich meine, dass das meine Besitzungsurkunde ist. That verse belongs to me. Und dieser Vers gehört mir. I am your child. Ich bin dein Kind. And I am entitled to you. Backing that verse up. Und ich habe Recht darauf, dass du hinter diesem Vers stehst. I love it, son. I love it. Ich liebe das. I'm just waiting for someone to cry out. Und ich warte darauf, dass jemand mich so anfleht. Return to me. Kehre um zu mir. Bring words with you. Und bringe Worte mit dir. Lord, I'm coming. Und Herr, ich komme. I'm back. Ich bin zurück. Here I am. Da bin ich. And? Und? I'm here. Da bin ich. And? Und? Where's the words? Wo sind die Worte? What words? Welche Worte? My words. Meine Worte. I said bring words with you. Ich habe gesagt, du sollst Worte mitbringen. I'll be right back. Warte einen Moment, ich komme gleich wieder. Lord, I'm back. I've returned. Ich komme wieder her. Ich komme. I brought words. Und diesmal komme your ich words. Mit Worten, mit deinen Worten. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten. I have messed up my life. Ich habe mein Leben verdreht. I've made decisions. Ich habe Entscheidungen gemacht. That have hurt me. Die mich verletzt. Hurt people. Und andere verletzt haben. But I'm returning. Aber ich komme zu dir. I'm coming with words. Ich komme mit Worten zu dir. I'm putting you in remembrance. Und ich erinnere dich daran. I mean, you don't forget. Ich weiß, du vergisst nicht. But you know what I mean. Aber du weißt, was ich meine. Lord, you said. Du hast gesagt, Herr. You said in Psalm 2. Du hast gesagt in Psalm 2. Verse 8. Vers 8. Ask for the heathen. Bitte um die Heiden. And I will give them to you. Und ich werde sie dir geben. As your inheritance. Als dein Erbe. Lord, I didn't say that. Ich habe das nicht gesagt. You said that. Du hast das gesagt. I'm putting you in remembrance. Und ich erinnere dich daran. And here we are. Und da sind wir nun. Tuesday morning. Am Dienstag in together. Der Früh. Gemeinsam. We're praying. Und wir beten. And we're bringing words. Und wir bringen Worte. Your promises. Nämlich die Verheißungen Gottes. Now watch the story again. Jetzt lesen wir die Geschichte nochmals. Go back to verse 2. Vers 2. There was in a certain city like Vienna. Es war in einer bestimmten Stadt wie zum Beispiel Wien. A savior. Ein Retter. Not a judge. Kein Richter. You see, the Lord is giving the worst circumstance here. Der Herr gibt die schlimmsten Umstände. This is the way we feel. So fühlen wir. But this is not the way it is. Aber das ist nicht so, wie es ist. God is not a judge. Gott ist nicht ein Richter. Of his people. Seiner Leute. Who are crying out to him. Die zu ihm ausrufen. Sometimes we feel like it. Manchmal denken wir das. But that's iniquity. Aber das ist Bosheit im Herzen. You see, iniquity, we stumble over iniquity. Die Bosheit, über die stolpern wir immer wieder. There is a certain city. Es gibt eine Stadt. A church in Vienna. Eine Gemeinde in Wien. A savior. Ein Retter. Who is God. Der Gott ist. Who loves people. Der Menschen liebt. And there's a certain son of God. Und es gibt hier einen Sohn Gottes. Daughter. Eine Tochter. Church in that city. Eine Gemeinde in der Stadt. And they kept coming to God. Und die kamen nun zu Gott. And they kept saying, Lord. Und die sagten, Herr. You have said. Du hast gesagt. You have said. Du hast gesagt. You have promised. Du hast verheißen. You have commanded us to come. Du hast uns geboten zu kommen. And for a while. Und für eine Zeit lang. Let's say this. Sagen wir das. He is always willing. Er ist immer willig. And he said to himself. Und er sagte zu sich selbst. I am God. Ich bin Gott. And I love man. Und ich liebe den Menschen. This woman does not bother me. Diese Frau, die stört mich nicht. This church does not bother me. Und diese Gemeinde stört mich auch nicht. I will give them. Ich gebe ihnen their right. Ihr Recht. I will give them what they ask of me. Und ich werde ihnen geben, worum sie bitten. If they bring my word. Wenn sie meine Worte mitbringen. I will give them their right. Ich werde ihnen ihr Recht geben. Lest they continually come. Dass sie nicht kommen. Lest they come. Damit sie kommen. And wear themselves out. Und sich selbst müde machen. We can't wear God out. Gott kann man nicht müde machen. And the Lord said. Und der Herr sagte. Hear what the righteous Savior said. Hört, was der gerechte Retter sagt. Now shall not God bring about justice for His elect? Gott aber soll das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen. Who cry to Him day and night? Vers 7, der Tag, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Will He delay over them? Und sollte es bei ihnen lange hinziehen? And we'll close with this. Und darin wollen wir abschließen. I tell you that He will bring about justice for them. Ich sage euch, dass ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. As soon as possible. Sobald als möglich. Is what the Greek says. Im Griechischen steht das so. Speedily means as soon as possible. Ohne Verzug. So here we are. Und so sind wir nun hier. We are believers. Wir glauben. We are in a church. Wir sind in einer Gemeinde. Time is running. Die Zeit vergeht. Those kids right down there. Diese Jugendlichen da auf der Straße. Every single one of them can be in our youth group. Jeder einzelne von denen kann in unserer Jugendgruppe sein. We'll pray and we'll pray until the leader of that group gets saved. Wir beten und beten, bis der Führer dieser Gruppe gerettet wird. 3, 4, 5 of them in the youth group band. 4 oder 5 von ihnen in der Jugendgruppe. Deliverance. Eine Erlösung, Hope, Freisetzung, Hoffnung, miracles from God, ein Wunder von Gott. But we've got to ask. Aber wir müssen Gott darum bitten. We've got to know the book. Wir müssen das Buch kennen. If the word of God increases, wenn das Wort Gottes vermehrt wird, disciples will multiply. Werden die Jünger vervielfältigt. It all starts with the book. Und es beginnt immer mit dem Buch. Please, I beg of you. Und deshalb bitte ich euch. There's no blessing. Es gibt keinen Segen in subjectivity. In Subjektivität. There's no blessing in wondering. Es gibt keinen Segen im Wundern oder Fragen. There's no blessing in hopeful thinking. Es gibt keinen Segen im hoffnungsvollen There's Denken. There's a blessing through His word. Es gibt einen Segen durch sein Wort. Open it. Öffne es. Over and over. Und lest drinnen immer Don't wieder. Go to bed before you read a verse. Geh nicht zu Bett am Abend, bevor du nicht in der Bibel gelesen hast. Read a verse. Lies einen Vers. Have a verse in your car. Und hab einen Vers in deinem Have Auto. A pocket Bible. Eine Taschenbibel. Let the word of God increase. Und lass das Wort Gottes vermehrt sein. Come to the raps if you can. Komm zu den Gesprächsrunden, wenn Come du kannst. To Wednesday night service if you can. Mittwochabend, wenn du kannst. Sign up for Bible college if you can. Schreib ein für die Bibelschule, wenn du kannst. If you're in the car. Wenn du im Auto bist. Have somebody read a verse. Dann lass dir einen Vers vorlesen. Let the word increase in your heart. Und lass das Wort Gottes vermehrt werden in deinem Herzen. God will do the miracle. Gott wird das Wunder tun. This increase is a supernatural phenomena. Und diese Vermehrung ist eine übernatürliche Vermehrung. Let's pray for healings. Lass uns für Heilungen beten. As never before. So wie niemals zuvor. If the Lord returns this year or next year. Ob der Herr nun dieses Jahr oder nächstes Jahr kommt. Why can't we go out of this Earth, warum können wir nicht gehen? With everything God intended us to have. Mit allem, was Gott für uns vorhatte. But it starts. Aber es beginnt. With His people. Mit seinen Leuten. Coming to Him. Die zu ihm kommen. We have rights. Wir haben Rechte. We are not widows. Wir sind keine Witwen. Sometimes we live like widows. Manchmal leben wir wie Witwen. We're poor. Wir sind arm. No one representing us. Keiner repräsentiert uns. God seems like a hard judge. Und Gott scheint wie ein harter Richter. I'm gonna bother God. Ich werde Gott auf die Nerven gehen. You know what? Even if God was like that. Und selbst dann, wenn Gott so sein sollte. And he's not. Und er ist es nicht. He would still answer your prayer. Er würde noch immer dein Gebet beantworten. But he's not like that at all. Aber er ist absolut nicht so. It's the iniquity that separates us from. Es ist diese Schuld, die uns dann trennt von ihm. How many people will believe with me? Wie viele Leute werden glauben? That this year our church will just take off like an airplane, another couple degrees. Dass dieses Jahr unsere Gemeinde wie ein Flugzeug abheben wird. How many people will come once a month? Wie viele Leute wollen einmal im Monat kommen? To pray. Um zu beten. And believe God for that increase. Um Gott für diesen Vermehrung zu glauben. I'm praying for for prayer meetings all around Vienna. Und ich bete für Gebetstreffen in ganz Wien. I'm praying for 100 prayer meetings. Für 100 Gebetstreffen. People who can't come on in the morning all the way to Vienna. Leute, die jetzt in der Früh nicht kommen können nach Wien. Before I die. Bevor ich sterbe. Before the Lord comes back. Bevor der Herr kommt. Wouldn't it be amazing? 100 different prayer meetings. Wäre es nicht erstaunlich, 100 verschiedene Gebetstreffen zu haben? One in Pressbaum. Eine in Pressbaum. Gänsendorf. In Gänsendorf. Bratislava. In Bratislava. Semmering. Wiener Neustadt. Wiener Neustadt. Graz and Graz. Linz and Krems and on and on and on and on. People praying. Leute, die beten. Why? Warum? There's increase. Es gibt eine Vermehrung. Things are happening. Es passieren Dinge. Miracles. Wunder. Youth are getting saved. Die Jugend wird gerettet. The chapel feels like a tin can. Und der Gottesdienst fühlt sich an irgendwie wie eine Dose. I feel like a sardine. Ich fühle mich wie eine Sardine. The worship is increasing. Der Anbetungsgottesdienst. Prayers increasing. Das Gebet vermehrt. Fellowship. Die Gemeinschaft. People on the street. Die Leute auf der Straße. Disciples are multiplying. Die Jünger vermehren sich. How many sketchboarders we got now? Wie viele Zeichentafel-Evangelisten haben wir? 32 now. 32. How did that happen? Wie ist das passiert? Wow, increase. Eine Zunahme. And it starts here. Und es beginnt mit dem Wort. O Lord. O Herr. Speak to my heart. Sprich zu meinem Herzen. Jeremiah 29:11. In Jeremias 29:11. For I know the plans that I have for you. Ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Thank you, Lord. Danke, Herr. Just turn anywhere. Just open that Bible up. Öffne diese Bibel, wo immer du kannst. Just open it up. Öffne sie. Enter by the narrow gate. Trete ein durch die enge Pforte. Yes, Lord, the narrow gate. Die enge Pforte, Herr. Your word. Dein the Wort. Narrow gate. Das, die enge Pforte. Turn again somewhere. Und dann blättere wieder um. But thou art a God of forgiveness, gracious and compassionate. Du bist ein Gott der Vergebung, gnadenvoll und barmherzig. Lord, you said. Du hast gesagt, Herr. Do you know how many times I've been blessed? Weißt du, wie oft ich gesegnet war? Like until I wanted to burst. Bis ich zerplatzen wollte. Just because I opened my Bible somewhere. Nur weil ich meine Bibel irgendwo geöffnet habe. Walk into a room, my wife's Bible's open. Ich gehe in ein Zimmer, die Bibel meiner Frau ist offen. I just think I'm going to look right where she has it. Ich werde einfach da hineinschauen, wo sie war. Wow. Mm. Awesome. Unglaublich. I think I'm going to mark this Bible up. Ich werde diese Bibel auch benutzen. Increase. Zunahme. When the word of God increased. Wenn das Wort Gottes zunimmt. Disciples multiplied. Werden sich auch die Jünger vermehren. If you continue in my word. Wenn du in meinem Wort fortfährst. You're going to know the truth. Wirst du die Wahrheit wissen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Wouldn't you like to just affect this whole country before the Lord returns? Würdest du nicht gerne dieses Land beeinflussen, bevor der Herr kommt? How many people will believe me that one of the believe with me? Wie viele Leute wollen mit mir glauben? That one of the government officials will be coming to our church. Dass einer der Regierungsbeamten hier in der Gemeinde sitzt. Right out of the Rathaus. Gerade aus dem Rathaus. Right out of the Rathaus. Aus dem Rathaus. You're just sitting like 5-6 rows back. Und er sitzt da auch drinnen. Him and his wife right there. Er und seine Frau sitzen da. Praise the Lord, brother, thank you. Preist den Herrn, Bruder. Be praying for our brothers and sisters down at the Rod House. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern im Rathaus. We need prayer. Wir brauchen Gebet. Pray that we can start a Bible study. Wir beten, dass wir eine Bibelstunde beginnen we'll können. Think, it worked. Es hat funktioniert. Of course it worked. Natürlich hat es funktioniert. Of course it worked. Natürlich. It will work. Und es wird funktionieren. But let's bring words to God. Aber wir wollen Gott Worte bringen. Please. If you need a new Bible, buy a new Bible. Wenn du eine neue Bibel brauchst, dann kauf dir eine. If you need a study Bible, get a study Bible. Und wenn du eine Studienbibel brauchst, dann kauf dir eine. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We are not a widow tonight. Wir sind keine Witwen. We're not some beggarly church. Wir sind nicht eine bettelnde Gemeinde. Waiting for crumbs to drop from heaven. Und warten, dass Krumen sich vom Himmel from fallen. From some mean God. Von einem armseligen Gott. Who's a judge. Der ein Richter ist. But we are your children, aber wir sind deine Kinder, filled with your spirit, gefüllt mit deinem Geist, Our inheritance is the riches of Christ. Und unser Erbe sind die Reichtümer Christi. So Father, we come in faith tonight. Und Vater, wir kommen heute im Glauben. We pray for this year. Und wir beten für dieses Jahr. That this summer, dass dieser Sommer through August, durch bis August into September, bis in den September, that we will see increase in our hearts, dass wir eine Vermehrung in unserem Herzen sehen, that we will see increase on every side, und wir diese Vermehrung auf jeder Seite wahrnehmen, but especially in our prayer lives, aber speziell in unserem Gebetsleben. Oh Lord Jesus, give us this increase. Und Herr Jesus, wir bitten dich um diese Vermehrung. Let us see miracles in our midst. Lass uns Wunder sehen in unserer Mitte. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute Abend. If you die tonight, wenn du heute stirbst, you don't know where you would go. Und du weißt nicht, wo du hinkommst. Maybe you're visiting. Du besuchst vielleicht. Maybe you're not visiting. Vielleicht besuchst du auch nicht. You've been coming for months. Du kommst für Monate. If you die, wenn du stirbst, will you be with God? Wirst du mit Gott sein? Let's make sure. Lass uns das sicher machen. The Bible says if we put our faith in Christ. Die Bibel sagt, wir können auf Christus vertrauen. He will save us. Und er wird uns retten. Pray with me tonight. Und deshalb bete mit mir heute Abend. Say something like this. Und sprich so ungefähr. Father in heaven. Vater im Himmel. God in heaven. Gott im Himmel. I want you to be my father. Ich will, dass du mein Vater bist. Please. Bitte. I didn't know you were a loving God. Ich wusste nicht, dass du ein liebender Gott bist. Gracious. Gnadenvoll. Receive me. Empfange mich. Please. Bitte. Forgive me. Und vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Give me a new life. Und gib mir ein neues Leben. Fill me with your spirit. Und fülle mich mit deinem Geist. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen.